Heute habe ich eine besondere Folge für euch. Eine Folge, die eigentlich gar nichts mit der 728 zu tun hat. Stattdessen möchte ich dir heute ein Projekt vorstellen, das zu meinen Lieblingsprojekten gehört. Von jemandem, ohne den ich vielleicht den Anna-Zelt nie angefangen hätte. Und ich weiß auch noch ganz genau, was ich als erstes von ihm gehört habe. What do you think you're doing, nerd? Did you just call me a nerd? Geek? Yeah, nerd. Hallihallo und willkommen beim Explikator. Was folgte war Podcast, gewordener Persönlichkeitstest. Die Frage war, ist man nun Nerd oder Geek? Stellte sich raus, ich war nach den Antworten Geek und habe das dann auch per Twitter mitgeteilt, woraufhin der Oliver antwortete, er wäre nicht überrascht. Und als ich dann meinte, warum bitte, kam er mit dem Ergebnis einer Google-Suche um die Ecke, die, wenig Fragen offen ließ. Mal abgesehen davon, dass dieser erste Kontakt echt nett war, machte der Oliver etwas, was ich zutiefst beeindruckend fand und immer noch finde, wenn ich ehrlich bin. Er hat nämlich jeden Wochentag eine ordentlich recherchierte und aufbearbeitete Folge produziert. Jetzt wirst du vielleicht sagen, hey, der Anna-Zelt ist doch auch täglich. Naja, stimmt schon, aber was der Oliver da immer abgeliefert hat, war schon nochmal eine andere Liga. Anders als ich hat der seine Sendungen zum Beispiel geskriptet. Und thematisch war das Ganze bunt gestreut und super kompakt gehalten. Es gab Running Gags, es gab regelmäßig auch kleine Hörspiele und war immer mit Liebe zum Detail produziert. Ich persönlich sortiere den Explikator nach wie vor in die Reihe der besten Podcasts, die ich je gehört habe, ein. Entsprechend entsetzt war ich dann auch, als Oliver verlauten ließ, der Explikator würde eingestellt. Zum Glück war das aber nur die halbe Wahrheit. Was er einstellte, war der Explikator. Was wir dafür bekamen, war das Morgenradio. Eine tägliche Sendung, ganz wie der Explikator, liebevoll aufbereitet, genauso bunt, inhaltlich manchmal sogar noch besser und vor allem nicht mehr alleine, sondern mit Ellen als zweiter Stimme. Und die beiden träumen einen Traum, hauptberuflich Podcaster zu sein. Und zwar ganz ohne Werbung und diese Sendung wird ihnen präsentiert von einfach nur durch gute Inhalte, die dann von den Hörern getragen werden. Und dieses Projekt begleite ich jetzt schon eine ganze Weile. Und da gab es jetzt vor ein paar Wochen nochmal eine größere Änderung. Und die macht das Ganze für mich noch beeindruckender, muss ich sagen. Seit neuestem sendet das Morgenradio nämlich nicht nur ein interessantes Gespräch zwischen Ellen und Oliver und alle paar Folgen mal ein Hörspiel. Nein, seit neuestem erzählt das Morgenradio die Geschichten, die früher in Gesprächsform kamen, als kleine Hörgeschichte oder als Hörspiel. Und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich gar nicht der Typ für Hörbücher. Und für Hörspiele eigentlich auch nicht. Aber was die Ellen und der Oliver da bauen, jeden Tag, ist spektakulär großartig. Mir wurde letztens in einer kleinen Geschichte Expressionismus und die Vergangenheit des CIA erklärt. Und ich hatte einen russischen Arzt im Ohr, der sich tatsächlich selbst am Blinddarm operiert hat. Und das basiert auf einer wahren Begebenheit. Die Hörspiele sind um die 20 Minuten und dann kommt meistens noch ein bisschen Gespräch, ein Musikstück und ein Abspann. Und so ist es natürlich auch bei der Sendung, die ich jetzt dann hier im Anschluss abspielen werde. Und da, wo die herkommt, da gibt's noch mehr. Du kannst ja auf www.morgenradio.de mehrere Sendungen Probe hören. Und weil die so großartig sind, solltest du auch nicht zögern und eines der Abos abschließen. 5 € pro Monat, das ist jetzt nun mal wirklich nix. Dafür gibt es 10 Stunden Geschichten vom Feinsten. Kauf dir mal 10 Stunden als ein richtiges Hörbuch. Oder geh mal 10 Stunden ins Kino. Damit bin ich jetzt auch losgeworden, was ich sagen wollte. Falls du das Gefühl hast, ich habe jetzt gerade Werbung gemacht. Richtig. Ich bekomme dafür übrigens nichts. Ich mache das einfach so, weil ich mir nämlich wünsche, dass die Ellen und der Oliver erfolgreich sind. Ich werde ja hin und wieder mal gefragt, wie man mich unterstützen kann. Und da freue ich mich immer ganz riesig. Und jetzt im Moment gerade, würde ich einfach diesen Wunsch loswerden wollen. Hilf mit, das Morgenradio bekannt zu machen. Selbst wenn du selber sagst, für dich ist es nix. Vielleicht kennst du jemanden, für den das genau das richtige Format ist. Man kann solche Abos verschenken, man kann das Morgenradio weiterempfehlen, man kann deren Links auf Twitter teilen, weil es ja wirklich mal schön wäre, ein Modell erfolgreich zu machen, das nicht auf der Ausbeutung der Hörer, nicht auf Werbung und nicht auf Lachen-Wegwerf-Inhalten basiert. Und jetzt ist wieder genug der Vorrede. Ich glaube, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Ich hänge jetzt hier ungekürzt die Folge an, die ich in letzter Zeit am beeindruckendsten fand. Die hat den Titel Vaters Pornosammlung und hat zumindest bei mir eine Seite angeschlagen. Kannst dir mal einen Kommentar da lassen oder auf Twitter reinschicken, wie das bei dir so ankam. Viel Spaß also mit Vaters Pornosammlung und nicht vergessen, bei morgenradio.de vorbeizusurfen. Bis bald. Bei uns in der Familie, da gibt's nicht viele Fotos. Wir hatten's nie mit Erinnerungen. Keine Fotoalben bei uns. Es gibt ein Foto, da bin ich praktisch neu geboren. Da stehen mein großer Bruder, meine große Schwester, meine Mutter und mein Vater vor dem frisch gebauten Reihenhaus in Sindelfingen. Mein Vater hält mich in den Armen. Es gibt noch gar keinen Garten, das ist alles nur voller Erde. Und man sieht auf dem Bild, dass alle frieren. Klar kenne ich das Foto. Aber weder dein Vater noch ich wissen, wer das eigentlich gemacht hat. Das wird wohl einer von den Nachbarn gewesen sein. 20 Jahre nach diesem Foto würde mein Vater tot sein. Aber das wussten wir damals natürlich nicht. Dann gibt's noch so eine Videokassette. Damals hatte man ja noch so kleine Videokameras und mein Bruder drehte einen Film, in dem er einfach durch das Haus gerannt ist und alles aufgenommen hat, was er gesehen hat, was passiert ist. Man sieht mich mit 9 Jahren, ich spiele gerade mit Lego. Meine Schwester hatte 2 Freundinnen zu Besuch und die haben sich alle verkleidet irgendwie. Und man sieht meine Mutter, die steht auf der Terrasse und raucht heimlich eine Zigarette. Mein Vater, der steht im Fernsehzimmer und installiert einen neuen Fernseher. Ja, wir hatten in dem kleinen Reihenhaus einen Raum nur zum Fernsehen und ein Wohnzimmer extra. Das Fernsehzimmer, das war im Keller. Und hier hatte mein Vater auch seine Pornos versteckt. Mit so Schauspielerinnen, nennt man die so? Naja, wie Teresa Orlowski, Dolly Buster oder Sibylle Rauch. 10 Jahre nach diesem Videofilmchen würde mein Vater tot sein. Aber das wussten wir natürlich noch nicht. Es ist übrigens nicht so, dass die Filme besonders gut versteckt gewesen wären. Wir wussten alle drei, wir Kinder, dass sie einfach hinter der untersten Reihe von VHS-Kassetten versteckt waren. Da standen nur so diese ganzen Fliegerfilme von meinem Vater, die uns sowieso nicht interessierten. Aber wenn man die alle rausräumte, dann konnte man dahinter die Pornos finden. Wir haben die uns natürlich öfter mal angeschaut. Meistens musste ich Schmiere stehen, weil ich der Kleinste war. Aber von der Treppe aus konnte ich auch auf den Bildschirm gucken. Aufregend war hauptsächlich das heimlich zu tun. Die Filme selber, die haben uns eigentlich nur befremdet. Seltsame Filme waren das wirklich. Und seltsam auch, was die Menschen da machten. Aber am allerseltsamsten war, dass unser Vater die guckte und dass er sie vor uns versteckte. Es war also eine geheime Seite unseres Vaters, die wir nicht kannten und nicht verstanden. Wobei wir die nicht so heimlichen Seiten auch nicht verstanden. Naja, egal. Es gibt ein Foto von mir auf meinem ersten großen Popkonzert. Heute ist mir so ein bisschen peinlich, aber damals war ich ein riesen Robbie Williams-Fan. Und meine Freunde und ich fuhren dahin, als mich mein Vater anrief am Handy und mir erklärte, er hätte eine Diagnose und er wollte mit mir reden. Aber nicht so eilig, sagte er, ich sollte ruhig erstmal auf das Konzert gehen, wir könnten dann am nächsten Tag drüber reden, meinte er am Handy am Telefon. Naja, und auf dem Foto, da stehe ich mit meinen Kumpels auf dem Konzert und lache in die Kamera, während mein Vater wahrscheinlich zu Hause gerade den Arztbrief immer wieder durchliest. 1 Jahr nach dem Konzert würde mein Vater tot sein. Aber das wusste ich damals natürlich noch nicht. Am nächsten Tag bist du spät aufgestanden und dein Vater, der war schon im Dienst. Da habe ich dir dann erklärt, dass er Krebs hat. Und dass die Diagnose sehr schlecht wäre und der Krebs ja wahrscheinlich tödlich ist. Ich weiß noch, wie ich am Krankenbett sitze und mir ganz fest einbilden wollte, dass mein Vater mich angelächelt hätte. Er konnte schon nicht mehr sprechen, also saßen wir da stundenlang schweigend nebeneinander. Ich hatte nichts zu sagen. Das war jetzt nicht so ein großer Unterschied. Eigentlich hatten wir die meiste Zeit schweigend nebeneinander gelebt. Wir hatten keine gemeinsamen Interessen und über fast alle Dinge eine völlig andere Meinung. Mein Vater war mir fremd. Ich fand, dass er kalt war und abweisend. Musste immer alles unter Kontrolle haben. Aber ich hatte mir auch gedacht, wenn ich mal erwachsen wäre, dann könnten wir uns auf Augenhöhe begegnen. Dann könnte man über all die Dinge reden, die zwischen uns standen. Dann könnten wir vielleicht die Distanz überwinden, so von Mann zu Mann. Das dachte ich immer. Aber dann, am 17. April 2007, war mein Vater tot. Das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her. Die Asche meines Vaters steht in einer einfachen Urne im Fernsehzimmer. Ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht, wie meine Mutter das gemacht hat. Alle sagen mir, das wäre eigentlich verboten. Zurückgelassen hat mein Vater viele Sachen. Kleidung, Uniformen, Bücher, eine Münzsammlung, viel Werkzeug. Also wirklich viel, viel Werkzeug. Ein halber Baumarkt. Und natürlich seine heimliche Pornosammlung. Ich habe mich oft durch das ganze Zeug gekramt, wahrscheinlich um meinem Vater näher zu kommen. Wenn ich seine Sachen sortiert habe, dachte ich, dann könnte ich ihm vielleicht näher kommen, dann könnte ich ihn vielleicht verstehen, damit ich ihn loslassen konnte. Aber am Ende landete ich irgendwie immer bei den Pornos. Die Pornos, die waren wie ein Symbol für den geheimen Vater, für den Vater, den wir Kinder nicht kannten. Und das musste wahrscheinlich auch der Vater sein, den unsere Mutter so liebte. Natürlich wusste ich von der Pornosammlung. Aber ich habe ihn nicht darauf angesprochen. Ich meine, er sollte ja auch irgendwie seine Freiheiten haben dürfen, oder? Ich musste das irgendwie ordnen, irgendwie aufräumen. Mein Plan war dann bald, ich mache ein Album über meinen Vater. Ein großes Buch mit Fotos, mit Zeitungsausschnitten, mit Prospekten vom Urlaub, mit Zitaten und mit Text. Eine Art Buch, das den ganzen Menschen wiedergibt, das sein Leben wiedergibt, damit man ihn verstehen kann. Damit ich ihn verstehen kann. Naja, dummer Plan wahrscheinlich, aber ich habe trotzdem damit angefangen. Und natürlich bei seiner Geburt. Mein Vater hieß Martin und er wurde in Stuttgart geboren. Seine Eltern hießen Hannes und Elke. Die sind beide mittlerweile auch tot, bei einem Autounfall. Aber da war mein Vater selber auch schon ein Jahr tot. Tut mir leid, das zu sagen, aber in Wirklichkeit sind sie zu spät gestorben. Viel zu spät für deinen Vater. Okay, was noch? Mein Vater war Polizist. Er arbeitete gar nicht so weit weg von zu Hause und er arbeitete manchmal lange und manchmal auch nachts und manchmal auch am Wochenende. Seine Kollegen mochten ihn. So heißt es. Wir Kinder, wir wussten über seine Arbeit gar nichts. Kein Sterbenswörtchen erwähnte er jemals zu Hause. Ja, seine Arbeit war für ihn nichts Besonderes. Er fand ihn nicht besonders großartig, aber auch nicht schlimm. Aber für ihn war es wichtig, dass die Arbeit und die Familie zwei völlig getrennte Bereiche seines Lebens waren. Das war ihm wichtig. Okay, der Job war also nur der Job. Aber was machte er in seiner Freizeit, mein Vater? Naja, er war besessen vom Fliegen. Beim Bund war er Flieger und in seiner Freizeit auch. Er hatte eine PPL, eine Privatpilotenlizenz, und er verbrachte an jedem freien Wochenende einen Tag mindestens auf dem Flugplatz. Und so oft er konnte, schleppte er mich mit. Und so oft er konnte, schleppte er mich mit auf diesen blöden Flugplatz. Klar, ich durfte auch mal mitfliegen und klar, das war schon cool. Aber die meiste Zeit ratschte mein Vater mit anderen Piloten oder er schraubte an seinem Flieger rum oder aber an den Fliegern von anderen. Und ich langweilte mich derweil zu Tode. Entweder irgendwo auf dem Flugplatzgelände oder aber auch stundenlang im Auto, wo ich mir dann immer wieder die gleichen blöden Kassetten angehört habe. Ich hasste das. Er konnte gut reparieren. Ja, das konnte er wirklich. Nicht nur Flieger oder Autos. Unser Haus war eigentlich in einem Dauerzustand der Renovierung. Ein neues Parkett hat er gemacht, eine neue Küche, ein neues Garagentor. Immer gab es etwas zu verbessern oder zu optimieren. Er dachte, er kann alles reparieren. Mit genug Zeit kann man alles reparieren. Ja, das hat er immer gesagt. Naja, das erklärt natürlich, dass sein Erbe, außer aus seinen Pornos, vor allem aus Werkzeug besteht. Er musste wirklich ganz gut sein im Reparieren. Ich erinnerte mich dann wieder, dass oft Nachbarn zu uns kamen, wenn zum Beispiel der Rasenmäher kaputt war oder der Videorekorder oder aber ein Kirschbaum abgesägt werden musste. Und wenn dann eines seiner Projekte nicht so klappte, nicht genau so klappte, wie er das wollte, dann konnte er völlig die Beherrschung verlieren. Dann war alles daran schuld, dass er etwas nicht reparieren konnte. Unsere Mutter, die dauernd mit unwichtigem Zeug zu ihm kam, oder wie Kinder, die immer so laut spielten, dass man sich nicht konzentrieren konnte, oder der Typ im Baumarkt, der einfach nicht die geringste Ahnung von seinem Job hatte. Wenn der Damm einmal gebrochen war, dann flippte mein Vater völlig aus. Dann konnte er 2 Stunden rumschreien am Stück, bevor ihm die Kraft ausging. Er wusste auch irgendwie, dass das nicht in Ordnung war. Aber er entschuldigte sich eigentlich nie. Mir gegenüber entschuldigte er sich schon. Ja, ich bekam bei weitem mehr Beleidigungen und Bosheiten ab, als ihr vielleicht ahnt. Aber wenn er sich entschuldigte, dann meinte er es irgendwie nicht so. Ja, es war schwierig. Es war wirklich schwierig, mit ihm zusammenzuleben. Also, Zwischenbilanz. Ein schweigsamer, kalter Mann, der gerne etwas reparierte und mit dem man schwer zusammenleben konnte. Das brachte mich alles irgendwie nicht weiter. Das erklärte gar nichts. Das erklärte meinen Vater nicht. Also, warum starb er eigentlich überhaupt so früh an Lungenkrebs? Die Ärzte hatten ihm gesagt, die Gründe für Lungenkrebs seien Rauchen, Trinken und Stress. Aber er hatte nie geraucht und er trank keinen Alkohol. Bleibt also der Stress. Naja, es bleibt der Krebs. Er nannte seinen Tumor, der ihm komplett die Stimme nahm und der ihn am Schluss ersticken sollte. Er nannte seinen Tumor Elke. Wie seine Mutter. Das müsste einen Grund haben. Ich persönlich kann mich nur erinnern, dass wir seine Eltern, meine Großeltern, halt an Weihnachten besuchten. Macht man halt so. Und ich kann mich auch erinnern, dass das für alle furchtbar war. Wirklich furchtbar. Wir Kinder, wir saßen gestriegelt und geschniegelt auf dem Sofa bei Oma und Opa und wir versuchten, super brav zu sein. Nach spätestens 2 Stunden kam es dann immer zu einem Streit zwischen meinem Vater und meiner Großmutter und wir fuhren wieder nach Hause. Während der Rückfahrt dann schimpfte mein Vater die ganze Zeit laut vor sich hin. Und wir anderen, wir saßen erstarrt im Auto. Tja, da Das war unser zweiter Weihnachtsfeiertag. Immer. Also in meiner Erinnerung. Es war die Hölle auf Erden. Vor allem für euren Vater. Meistens konnte er ja schon die Nacht vorher nicht mehr schlafen. Weihnachten war schon als Kind für ihn die Hölle. Moment. Wer waren also meine Großeltern? Hannes. Hannes war in seiner Kindheit so gerade noch zur Hitlerjugend eingezogen worden und Elke, meine Großmutter, die war ein Flüchtlingskind aus Oberschlesien. Auch hier gibt es ein Foto vor einem fast fertigen Reihenhaus, plus 30 Jahre früher. Das Wohnzimmerfenster auf dem Foto ist weihnachtlich geschmückt. Davor stehen meine Großeltern und vor den Großeltern die drei Kinder. Alles Jungs, Orgelpfeifen, alle gleich angezogen, alle gleich frisiert. Auf dem Foto schaut so aus, als wären ihre Kinder für meine Großmutter hauptsächlich ein Dekorationsproblem. Am Weihnachtsabend selber mussten die Jungs immer schon die Dankeschönkarten schreiben. An jeden, der sie beschenkt hatte. Natürlich auch an ihre eigenen Eltern. Es war immer die gleiche Karte. Immer die gleichen Texte und auch immer die gleichen Geschenke. Alles hatte dort seine Ordnung. Die Mutter meines Vaters, meine Großmutter, die war der Chef, der Boss in der Familie. Und anscheinend verteidigte sie diese Position mit allen Mitteln. Kein Treffen ohne Vorwürfe, ohne Beschuldigung, ohne schlechtes Gewissen und schließlich ohne Streit. Alles, was ihre Kinder machten, war grundfalsch. Alles war nur ein weiterer Beweis, dass niemand sie respektierte und ihre Liebe eine reine Verschwendung war. Eines Abends kam dein Vater von einem Besuch bei ihr mit blutigen Wunden heim. Den Abend werde ich nie vergessen. Sie hatte ihm buchstäblich das Gesicht und den Hals zerkratzt und die Wunden hörten nicht zu bluten auf. Wir mussten noch in der Nacht in die Klinik fahren. Einige Kratzer waren so tief, dass sie sogar genäht werden mussten. Die Mutter meines Vaters hatte immer gesagt, ihr bringt mich noch ins frühe Grab. Aber anscheinend war es eher andersherum. Wir Kinder, wir wussten von alledem nichts. Mein Vater hat nie von seiner Kindheit erzählt und auch kein schlechtes Wort über seine Eltern oder seine Geschwister verloren. Er wollte das wahrscheinlich irgendwie alles hinter sich lassen. Die Gewalttätigkeit deiner Großmutter, die kam nicht aus dem Nirgendwo. Wir haben sie selber sogar einmal in die Klinik fahren müssen. Da hatte sie ein Küchenmesser im Unterarm, stell dir das mal vor. Einmal quer durch. Ein Unfall beim Kochen, meinte sie. Aber wir wussten natürlich, dass es dein Großvater war. Der lag dabei besoffen auf dem Sofa und schlief. Oh, eine Geschichte der Gewalt. Ein Erbe von Gewalt. Und wahrscheinlich lässt sich noch mehr Gewalt finden, wenn man die Geschichte der Eltern anschaut und dann wieder deren Eltern oder deren Eltern. Meine Großmutter und mein Großvater waren zwei Menschen, die in verrohten Zeiten groß wurden. Keine eigene Kindheit. Und die Gewalt, die sie erfahren haben, die haben sie weiter vererbt. Durchgereicht an die nächste Generation. Ja, weil so macht man das. Ja, so muss das sein. Aber in unserer Familie, da gab's keine Gewalt. Weder ich oder meine Geschwister wurden jemals geschlagen. Keiner von uns hat eine Erinnerung an Gewalt. Dein Vater und ich, wir haben schon gestritten. Er war auch wirklich ein schwieriger Mensch. Aber wir haben uns geschworen, hier hört das auf. Und mit uns endet dieses Erbe. Unsere Kinder sollen ohne Gewalt aufwachsen, damit deren Kinder die Chance haben, geistig gesunde Menschen zu werden. Jedes Mal, wenn wir von deinen Großeltern zurückkamen, dann haben wir uns geschworen, hier hört das auf. Mit uns hört das auf. Wir werden diese Kette nicht fortsetzen. Wow, das änderte alles. Das ganze Bild, das ich von meinem Vater hatte, das ganze Bild, das war auf einmal verschoben. Aber es war irgendwie schlüssig. Die Pornosammlung meines Vaters, die war auf einmal gar nicht mehr wichtig. Die stand nur für etwas, was man versteckt. Aber das Wichtigste, was er vor uns versteckt hatte, war, dass er das Opfer von emotionaler und physischer Gewalt war. Eine Wahrheit, die er mit uns nicht teilen wollte, weil wir davor geschützt werden sollten. Ich hatte mich immer zu drücken versucht, wenn wir am Samstag auf den blöden Flughafen gefahren sind, weil es halt so langweilig war. Aber in Wirklichkeit war das der Versuch meines Vaters, mir nahe zu sein. Der Versuch, es anders zu machen als sein Vater und seine Mutter. Konnte ich nicht ahnen. Unbeholfen war das. Klar, ich habe das nicht verstanden. Aber jetzt verstehe ich diese Botschaft sehr genau. Und ich verstehe, warum es für meinen Vater so wichtig war, Dinge zu reparieren. Hier hört das auf. Mit uns endet das. Mit seinem Leben wollte er das Erbe der Gewalt beenden. Und etwas Neues, Besseres aufbauen. Das Menschsein selber reparieren. Klar wurde er dann wütend, wenn das nicht klappte. Mein Album habe ich nicht fertig gemacht. Ich hatte ja eigentlich schon auf den ersten Seiten das gefunden, was ich gesucht hatte. Dieses »Hier hört das auf«, das erklärt mein Vater. Und ich glaube, es erklärt, warum meine Mutter diesen schwierigen Menschen so liebt. Auch wenn er schon seit 10 Jahren tot ist. Wenn ich mal gestorben bin, dann will ich, dass ihr meine Asche besorgt. Die im Bestattungsinstitut, die wissen, wie das geht. Die arbeiten mit einem Krematorium in der Schweiz zusammen und das funktioniert. Und dann vermischt ihr die Asche mit der Asche von eurem Vater. Asche zu Asche. Und darum steht er hier in der Wohnung rum. Damit wir dann zusammen sind. Und dann könnt ihr mit der Asche machen, was ihr wollt. Das ist mir echt egal. Tja, so könnte die Geschichte jetzt enden. Stimmt's? Wäre schön, gell? Mit dieser seltsamen Liebesbotschaft meiner Mutter. Und damit, dass ich eine Nähe zu meinem Vater gefunden habe, obwohl er tot ist. Happy End. Na klar, da ist immer noch diese Pornosammlung. Und das ist auch immer noch echt seltsam. Ich will mir lieber nicht vorstellen, wie er die konsumiert hat. Und es bleibt auch immer noch die bittere Wahrheit, dass mein Vater an Elke gestorben ist. An seinem Tumor namens Elke, bevor die richtige Elke gestorben ist. Und das ist nicht richtig. Ich glaube ganz fest, dass der Tod seiner Mutter für deinen Vater eine Befreiung gewesen wäre. Ich glaube, Opfer von Missbrauch sind erst frei, wenn der Täter tot ist. Aber so war das nun mal. Wichtig ist jetzt nur, dass das nicht weitergeht. Ja, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Hier hört das auf. Ein gutes Motto, um danach zu leben, finde ich. Mei, oh mei, da machst du was mit uns, hä? Was du aber auch immer für dramatische Geschichten herausziehst, hä? Die Geschichte, die ist inspiriert von einem Kurzfilm aus Amerika. Der heißt, glaube ich, My Dad's Dad Porn Collection. Der Film, ich verlinke es, dann könnt ihr euch den anschauen. Guten Morgen, ihr Lieben. Und guten Morgen, ihr Lieben. Erinnert mich ein bisschen an Kriegskinder oder Kriegsenkel. Ja. Also eine alte Sendung, die wir mal gemacht haben. Ja, also der Charlie Tyrell, der diesen Film geschrieben hat, der ist Jahrgang 55. Und da kann man auch in Amerika davon ausgehen, dass der Vater im Krieg irgendwie gedient hat. Mhm. Also das ist, die Geschichten gab es nicht nur in Deutschland. Mhm. Die gab es sowieso in ganz Europa. Ja, die wiederholen sich immer wieder überall. Ja. Aber es ist toll, dass die die Kurve gekriegt haben, finde ich. Es ist eine irre Sache. Ja, er hat es halt internalisiert, komplett der Vater. Also für dieses, hier hört es auf, ist er dann halt wahrscheinlich auch krank geworden. Mm, genau. Das ist anzunehmen, ja. Er hat es völlig in sich reingefressen alles. Mm. Ja, nein, okay. Wir könnten jetzt eruieren, was die Geschichte mit uns zu tun hat, im Grund, warum wir hierbei weinen. Aber lassen wir das mal. Also das Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf. Also das, doch, das machen wir auf die Art, ja, Stückchen für Stückchen ja, auf. Ja, aber nicht jetzt, bitte. Nee, das ist ja schon ein Stück. Haben wir denn sonst noch etwas, Herr Wunderlich? Ja, wir haben noch einen User oder eine Userin, das gibt Google jetzt nicht her, der immer noch mit der alten App auf die Sendungen zugreifen will und der sich wahrscheinlich jeden Tag denkt, ey, scheiße, ich kann nichts hören. Und wahrscheinlich hat er deswegen auch nicht die Sendung gehört, wo wir gesagt haben, er soll sie neu installieren. Mhm. Also lohnt sich's eigentlich auch nicht, das nochmal zu sagen. Das ist aber echt doof, weil kann man den nicht irgendwie rausfinden? Nein, wir speichern keine IP-Adressen. Ja, aber die Adresse, mit der er sich, das wissen wir ja nicht, natürlich nicht. Nein, das wissen wir nicht, wir wissen nicht, wer das ist. Vielleicht sollten wir das auf der Website mal in die neue Gruppe. Sieht er ja auch nicht. Wieso? Facebook vielleicht? Du meinst, es ist jemand in der Gruppe, das glaube ich nicht. Nein, ach so, ja, das stimmt, das sieht auch nicht. Ja, dann sollte man es vielleicht auf der Website posten. Die sieht er auch nicht in der App. Na, vielleicht geht er auf die Website. Also, das kann ja sein, dass er es über die Webseite probiert. Ja gut, schreiben wir das heute noch in den Post. Gibt's was aus der Gruppe? Ja, da gibt's ein bisschen was. Und zwar der arme Tüttelbüttel ist krank. Wir wissen noch nicht, ob er durchkommt. Er hat nämlich einen Schnupfen. Aber wir hoffen natürlich alle, dass es ihm bald wieder gesund wird, weil der postet sich nämlich sonst irgendwie tot und vor allen Dingen die ganze Gruppe postet dazu. Ach komm. Ja, dem ist irgendwie ein bisschen langweilig, glaube ich. Ich wollte eigentlich gerade was zu dem Musiktitel sagen, soll ich mal? Mhm. Der heißt Song for Dad und ist von Polychrom. Dann möchte ich mich wie immer bei euch bedanken fürs Zuhören bei unserer heutigen Geschichte. War doch keine Pornosendung, ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Alles Clickbait. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen tollen Dienstag und eine erholsame Nacht zum Mittwoch. Wir wünschen uns, dass wir uns morgen wiederhören mit unserer neuen Geschichte. Okay? Bis dann, euer Herr Wunderlich. Ja, und eure Frau Anders. Macht's gut. Ciao. Und ciao. Thank you. Hast du auch dunkle Geheimnisse? Zum Beispiel eine Leidenschaft für Verkehrsmeldungen? Nicht? Ach nicht. Naja, dann hör halt jeden Morgen eine Geschichte, weil das ist nämlich der bessere Start in den Tag. Und für 5 Euro kannst du einen Monat lang alle Geschichten im Archiv hören und jeden Tag eine nagelneue. Und das hilft uns sehr, denn nachdem der Herr Wunderlich jetzt aus Recherchegründen natürlich die Festplatte mit Pornos voll hat, brauchen wir neuen Speicherplatz. Also vielleicht hören wir uns ja bald regelmäßig. Hey, ich habe mir wirklich das Suchprofil auf Google kaputt geschossen. Ich habe gesucht Faces of Porn. Ich dachte mir, wenn man nur die Gesichter nimmt von Porno-Darstellern und Darstellerinnen, ist es ja nicht irgendwie Porn. Das müssen wir alles wegschmeißen jetzt. Das sind völlig neue, du musst völlig neue... Ich muss den Browser neu installieren. Irgendwie mich so, ein ja, neues Account bei ja, Google anmelden. Genau. Oder du musst durchhalten, das nächste Jahr wird es wahrscheinlich dauern. Ja, ich kaufe halt dieses Viagra-Zeug. Eben, was soll das?